In ihren Stellungnahmen vom 9. August unterstützten die Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner Kurzzongnyeon die Erklärung der Regierung der DVRK, in der die räuberische Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates verurteilt wurde, die das Souveränitäts-, das Existenz- und das Entwicklungsrecht der Koreaner völlig erdrosselt. Der Vorsitzende der Direktion Nishi Tokyo, der Vorsitzende der Direktion des Distrikts Osaka und der Vorsitzende der Zweigstelle Doshun der Präfektur Aichi von Chongnyeon betonten in ihren Stellungnahmen, falls die USA und die feindseligen Kräfte die letzte Stufe des Aufbaus der auf die Selbstverteidigung gerichteten Atomstreitkräfte der DVRK nicht richtig erkennen und leichtsinnig handeln, können sie der Verurteilung durch die Geschichte nicht entgehen.